Lies jetzt die Aufgabe 14. Aufgabe 14. Hallo, ich suche ein Geburtstagsgeschenk für meinen Freund Mark. Er wird 15. Aha, ich verstehe. Ich habe hier verschiedene Sachen, die passen. Computerspiele, Bücher, Sportartikel. Also, Mark ist auf keinen Fall sportlich. Ich würde sagen, dass er lieber am PC sitzt und spielt. Und was das Lesen angeht, so habe ich ihn nie ein Buch lesen sehen. Dann glaube ich, dass ein Computerspiel genau das Richtige für ihn ist. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Vielleicht das hier. Das ist ganz neu.